Es war ein großer Tag auf dem Brocken und keiner der 306 Nebeltage im Jahr. Ich hatte mich unter Sonntagsausflügler gemischt und alles besichtigt. Brockenhaus, Brockengarten, Brockenmuseum, Brockenbahn, Brockenbahnhof. Ich hatte Brockenhexenflugbenzin verkostet. Ich hatte das Imperium von Brockenwirt und Sohn zu verstehen versucht und deshalb eine Schrift eines Herrn Löblich über den Mythos dieses Ex-Tellerwäschers erstanden. Ich hatte Verlautbarungen des Landschaftspflegeverbandes Harz e.V. aus Hasselfelde studiert, die mit ihrer Aufklärungsarbeit Fressen für den Naturschutz eine Bresche schlagen für Landschaftspflege mit Schafen und Ziegen. Vor allem aber hatte ich weit ins Deutschland hineingeschaut und mehr erkannt, als zu erblicken war. Ich habe gesehen, wo ich herkam. Ich habe gesehen, wo ich hingehen würde. Was hätte ich mehr wollen können?